Abschnitt 35 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Himmelfahrt der Tonka Jibenice. Drittes Bild. Im Paradies. Da es hell wird, sind die Eingänge mit den Schilderhäuschen sowie die Teufel verschwunden. Man sieht im Hintergrund einige runde Tische mit typischem Bordellinventar, Dirnen und Gäste. Wolken schweben darüber. Tonka, verjüngt im blauen Empire-Kleid mit großen gefiederten Flügeln, klatscht in die Hände. »Ach, fein! Da bin ich ja wieder bei der Frau Kutzki.« Die Gäste: »Ah, die blaue Tonka.« Frau Kutzki, dekolletiert, sehr geschminkt: »Willst du eine Zigarette?« Tonka, sich eine anzündend: »Ach, ist das schön hier.« Der blonde Mirko, am Mitteltisch, knallgelbe Handschuhe, knallgelbe Krawatte: »Na, mein Goldmädel, bist du wieder da?« Tonka: »Der blonde Mirko, ich bin so glücklich.« Der Himmlische zum Präsidenten: »Da haben, Herr Präsident, Ihrem Grundsatz wieder Ehre gemacht. Jedem Menschen sein eigenes Himmelreich. Den Geschmack dieser Person haben, Herr Präsident, jedenfalls tadellos getroffen.« Der Präsident, freudig: »Sie glauben?« Der Himmlische: »Na, selbstverständlich. Herr Präsident, sind geradezu unfehlbar.« Der Präsident zu Tonka: »Bist du wirklich glücklich?« Tonka: »So glücklich.« Der Präsident: »Hast du noch einen Wunsch, Tonka?« Tonka: »Ja, ich möchte so gern das Grammophon wieder hören.« Der Präsident gibt ein Zeichen. Das Grammophon beginnt das Lied Rakatstart zu spielen. Tonka, die Zigarette im Mund, lauscht verzückt, dann packt sie den blonden Mirko und tanzt mit ihm einen Schlappack. Ende von Abschnitt 35. Gelesen von Klaus Missfeld.